Der nächste Schock kam, als ich die Toiletten unserer Junior High School aufsuchen musste. Sie war gerammelt voll von finster dreinblickenden Gestalten, die nur darauf warteten, dass ich meine Hosen runterließ. Und das ohne jeden Sichtschutz. Keine Türen? Keine einzige. Ich werde erst wieder auf der Highschool kacken. Und dann die Cafeteria, der wahrscheinlich grausamste Ort auf der Welt. Ich wollte irgendjemanden den Tag versüßen, indem ich mich zu ihm setzte. Hier ist reserviert. Für wen? Hier ist reserviert. Der Platz ist auch reserviert. Das kannst du vergessen. Besetzt. Und wo sollen wir jetzt essen? Rupert und ich landeten schließlich auf dem Fußboden direkt neben den Abfalleimern. Ich schätze mal, hier sitzen die richtig coolen Typen. Finlay hatte uns gefunden. Finlay musste sich den Kopf gestoßen haben, als er klein war. Und zwar so richtig. Okay. Mein erster Tag hätte besser laufen können. Aber wenigstens war ich nicht erniedrigt worden. Die Schule war geradeaus und auf der Eingangstreppe vor der Schule standen jede Menge coole, ältere Schüler. Da stürmte Rupert auf mich zu. Hey Greg, kommst du mit zu mir zum Spielen? Was hat er gerade zu dir gesagt? Oh, ich glaube, ich werde abgeholt. Hey Leute, die Knalltüte sagt zu der Knalltüte, kommst du mit zu mir zum Spielen? Ja, wollt ihr vielleicht mitspielen? Versteht ihr? Das war das Problem. Ich musste mich von diesen Idioten beleidigen lassen. Ich nahm mir Rupert zur Brust. Spielen, Rupert? Spielen? Ich hab dir 10 Millionen Mal gesagt, in unserem Alter hängt man ab. Man spielt nicht. Hoppla. Echt jetzt? Wenn du nicht auf mich hören willst, sag's mir. Denn wenn du dir nochmal so ein Ding leistest, sitzen wir auch für den Rest der Junior High School in der Cafeteria auf dem Boden. Ich hab da unten ein halbes Snickers gefunden. Ich darf nicht der sein, der in der Cafeteria von seinem Schoß ist. Ich sollte mittlerweile an der Spitze der Nahrungskette sein. Es muss sich echt was ändern. Und zwar schnell. Meine Mom meint, ich soll einfach ich selbst sein und dann mögen mich alle. Das wäre ein guter Rat, wenn du jemand anders wärst. Als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen. Aber da hielt mein Bruder Roderick seinen Van, in dem er die Ausrüstung für seine Band transportieren konnte, am Straßenrand an und baute sich vor uns auf. Hey, kleiner Bruder. War dein erster Tag so scheiße, wie ich gesagt habe? Nein, ganz und gar nicht. Du hast dich geirrt. Es war eigentlich viel schlimmer. Du hast nicht auf mich gehört, oder? Ich habe gesagt, nicht reden, kein Ansehen, nicht rumlaufen. Und was ist passiert? Er hat in der Cafeteria auf dem Boden gegessen. Rupert. Perfekt. Wenn dich niemand an seinem Tisch haben will, glaubst du, man will dein Kumpel das Hängebauchschweinchen? Ich hatte recht. Da kommst du nicht lebend wieder raus. Du hast nur eine Chance, es auf die Seiten des Jahrbuchs zu schaffen, und zwar durch einen Nachruf auf dich. Wir ließen meinen Bruder stehen und gingen weiter. Und? Willst du Twisted Wizard spielen? Nein, ich habe eine bessere Idee. Rupert und ich warteten, bis mein Bruder mit seiner Band im Keller probte und schlichen in sein Zimmer. Wenn er dich hier erwischt, wird er dich töten. Greg, wortwörtlich töten. Keine Sorge, solange wir die Musik hören, ist alles okay. Ich hatte eine von Rodericks Motorradzeitschriften gefunden mit einer halbnackten Frau auf dem Cover. Wow, oh wow. Ich wusste gar nicht, dass Roderick auf Motorräder steht. Ich hab's gefunden. Was denn? Rodericks Junior High School Jahrbuch. Hier finden wir alle Antworten. Rupert, das Ding ist wie die Bibel. Siehst du das? Da gehört jemand wie ich hin. Die Klassenlieblinge. Das sind die Besten der Klasse. Auf diesen Seiten sind keine Nobodies. Die sind berühmt. Die müssen sich keine Gedanken um einen Platz in der Cafeteria machen. Sieh dir das mal an. Hier sind 1000 Dinge, die was für mich wären. Der Erfolgversprechendste, der Bestaussehende, der Klassenclown. Den Titel könnten sie mir sofort verleihen. Muss man dafür nicht witzig sein? Hey, wir könnten es mit schlauste Freunde versuchen. Was habe ich dir gesagt? Was passiert, wenn du nochmal in mein Zimmer gehst? Aber deine Band spielt noch. Das ist das Bass-Solo, Speckbäuchlein. Verstehst du gar nichts von Musik? Ich bin nur hier, um einen Drumstick zu holen. Und jetzt, Greg, da Mom und Dad nicht da sind, werde ich dich töten. Wortwörtlich töten. Ich hab's doch gesagt. Abmarsch. Okay, aber ich will noch eine Sache sagen! Lauf, Greg, lauf! Was? Rupert schmiss sich todesmutig an Rodericks Bein. Lass los, Baby Nilpferd! Und hielt ihn fest und mir den Weg frei. Irgendwann musst du rauskommen, du Lusche, und ich warte hier, egal wie lange es dauert. Und dann bist du tot. In allerletzter Sekunde konnte ich mich in mein Zimmer retten und die Tür verrammeln. Und weil Roderick mir nachgesetzt war, konnte Rupert die Treppe runter nach draußen flüchten. Auszeit bitte, ich muss pinkeln. Nichts mit Auszeit, nur der Tod. Aber ich muss echt aufs Klo. Ja, na und? Ich sah unter dem Türspalt, dass Roderick vor meiner Tür stand und an seinem Plan, mich zu töten, festhielt. Die nächsten 90 Minuten waren der Horror. Jedes Geräusch, was auch nur entfernt mit Wasser zu tun hatte, ließ meine Blase fast platzen. Mein Aquarium gluckerte so laut wie noch nie. Der Rasenspringer im Garten machte mich verrückt. Ich versuchte, mich abzulenken. Und Roderick stand immer noch vor meiner Tür und wartete auf mich. Da fiel mein Blick auf meine Football-Ausrüstung und ich hatte die rettende Idee. Ich stülpte mir alles über und stürmte mit Helm, Schulterpolstern und Tennisschläger bewaffnet todesmutig aus meinem Zimmer. Aber was war das? Roderick stand gar nicht mehr vor meiner Tür. Er hatte nur seine Schuhe vor der Tür abgestellt. Egal. Ich rannte ins Bad und musste meinen kleinen Bruder Manny vom Klo heben. Alter. Es war ein Notfall. Ich platz gleich. Gerade als ich das Leben wieder zu genießen begann, sprang Roderick hinter dem Duschvorhang hervor. Hab dich! Mitten im Pinkeln drehte ich mich zu ihm um und traf statt der Kloschüssel nun ihn. Was ist denn hier los? Greg hat angefangen. Ich bin unschuldig. Ich wollte nur duschen. Er lügt. Er wollte mich umbringen, weil ich in seinem Zimmer war. Und da hast du ihn einfach angepinkelt? Ja. Ich meine, nein. Ja. Das Ende vom Lied war, dass ich den Boden im Bad aufwischen musste und Roderick fein raus war. Es war demütigend. Ich weiß es noch wie heute.